mein Geldbeutel. Meine goldene Taschenuhr ist auch weg. Und die silbernen Löffel, wo sind die? Halt! Bevor Sie verzweifeln, schauen Sie lieber erstmal beim Fundbüro Räuber, Räuber und Partner vorbei. Rein zufällig haben wir nämlich gerade pflückfrische und bereits ausgenommene Geldbeutel auf Lager. Silberne Löffel sind sozusagen unser Spezialgebiet. Und auch goldene Taschenuhren haben wir jede Menge. Gegen einen ansehnlichen Finderlohn können Sie die Sachen gerne wiederhaben. Fundbüro Räuber, Räuber und Partner. Immer in Tuchfühlung mit den Betuchten. Hier gibt's nichts zu gucken. Sie fühlen sich ausgeschlossen? Augen zu, ich versteck mich jetzt. Sie fühlen sich nicht ernst genommen? Bitte drehen Sie sich um. Ich möchte meinen Badeanzug anprobieren. Wie oft haben Sie als Detektiv solche Sätze gehört? Damit ist jetzt Schluss. Holen Sie sich das dritte Auge. Und Sie wissen immer, was hinter Ihrem Rücken passiert. Einfach Auge am Hinterkopf befestigen und Spaß haben. Oh, Sie haben aber einen schönen Badeanzug. Das dritte Auge. Mehr sehen und verstehen. Sie Flegel! Hat da nicht gerade etwas geknirscht, als ob da gerade jemand einbricht? Klirrte da nicht eine Scheibe? Schlug es da nicht eben dumpf gegen die Tür? Schatzi, ich kann einfach nicht schlafen. Die Geräusche machen mir so Sorgen. Hier, nimm doch Zitzewitzens Ohrenstöpsel. Sorgenfrei, die helfen. Ah, das tut gut. Zitzewitzens Ohrenstöpsel sorgenfrei. Damit Sie sorgenfrei durchschlafen und am nächsten Tag frisch erholt die Polizei rufen können. Wunderschönen guten Morgen. Zitzewitzens Ohrenstöpsel sorgenfrei. Geeignet für Einbruchsgeräusche, Gespensterlärm und Kindergeschrei. Wissen Sie eigentlich, was Ihre Katze macht, wenn Sie schlafen? Ferngucken, Mickey Maus lesen, Hausaufgaben. Wir von der Katzendetektei Räuber, Räuber und Partner bekommen es bestimmt heraus, denn wir sind spezialisiert auf nächtliche Einsätze. Wenn es dunkel wird, sind wir da. Einfache Tür auflassen und ins Bett gehen, das genügt.